Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Blind World Tipp. Ja, heute geht es mal um die Apple Watch, genauer gesagt um eine schöne App auf der Apple Watch. Und vorher, kurz gesagt, bei der Apple Watch ist es ja so, dass man die App auf dem iPhone hat und diese dann auf die Apple Watch synchronisiert wird. Das heißt, native Apps für die Apple Watch gibt es zwar, aber sie müssen auch auf dem iPhone installiert sein. Und bei der heutigen App, beziehungsweise bei dem Tipp, geht es um Sprachmemos mit der Apple Watch. Wie ich finde, sehr interessant und auch sehr praktisch, dass man einfach mit dem Handgelenk sozusagen aufzeichnen kann. Diese App funktioniert auch in der Verbindung ohne iPhone. Das heißt, falls das iPhone mal nicht dabei ist, kann man auch aufzeichnen. Die Apps werden auch mit dem iPhone abgeglichen. Das heißt, man hat mit der Apple Watch Zugriff auf die Aufnahmen auf dem iPhone. Weil die App ja auch auf dem iPhone installiert ist, kann man da auch Aufnahmen machen. Da finde ich aber die von Apple besser. Die ist besser für die Apple Watch. Deshalb habe ich die auch auf dem iPhone. Und man kann natürlich auch mit der App auf die Aufnahmen von der Apple Watch an das iPhone schicken und auf die dann auf dem iPhone zugreifen. Ja, und genau das wollen wir uns heute mal anschauen. Ich werde erst mal kurz die App auf der Apple Watch öffnen und die da mal kurz durchgehen und dann schauen wir uns das mal an. Ich habe jetzt hier übrigens keinen Lautsprecher, sonst funktioniert das nicht richtig. Ich werde einfach den Lautsprecher der Apple Watch hier ein bisschen näher ranhalten. 22 Uhr 53 und 27 Sekunden. Dock. Diktiergerät. Zoll. Benutzt. Diktiergerät. Zu. Aufnahme. So, Aufnahme. Ich wische mal nach rechts. 6,72 GB frei. Das ist auf der Apple Watch. iPhone 42. Taste. Mit diesem Schalter schalten wir aufs iPhone um. Record. Taste. Hier können wir recorden, also aufzeichnen. List. Taste. Hier haben wir die Liste. List. Und das Taste. War's. Ich öffne mal die Liste. Lädt das kurz und wir haben dann gleich die Aufnahmen. iPhone 42, Record, List, Taste, List. Jetzt geht's so. Apple Watch, zurück, Taste, Apple Watch, zurück. Hier ist nichts, außer 22 Uhr 54. Das, die Statusleiste Apple und Watch, zurück, Taste. Diese Schaltfläche. Also betätige ich die Doppeltipp. Aufnahme. Aufnahme und 6,73 GB frei. iPhone 42. Taste. Jetzt gehe ich mal hier auf iPhone 42. Wenn ich hier draufklicke, habe ich eben die Aufnahmen auf dem iPhone. iPhone 42. Das heißt die Schaltfläche auch anders. iPhone 42. Record. Sie heißt ziemlich. iPhone 42. Zumindest sollte sie es heißen, Watch 42. Record. iPhone 42. iPhone 42. Ich klicke sie nochmal an. iPhone 42. Vielleicht ist auch gerade kein Zugriff zum iPhone da. Ah, jetzt. Taste. Watch 42. 6,15 GB frei. Jetzt haben wir auch andere Speicher, der frei ist. Watch 42. Taste. Record. Taste. List. Taste. Gehen wir auf List. List. iPhone. Zurück, Taste. iPhone. Zurück, hier ist auch nichts drin, also gehe ich wieder zurück. Aufnahmen. Ja, wir werden uns das mal anschauen. 6,15 GB. Watch 42. Taste. Ich wechsle wieder auf die Apple Watch. Mit einem Doppeltipp. Watch 42. iPhone 42. Taste. So. List. Taste. Record. Taste. Diese Taste brauchen wir, die Record. Wenn ich die jetzt doppelt antippe, Record. macht es einen Vibrationston am Handgelenk. Und wenn ich es jetzt stoppen möchte, muss ich einfach nochmal mit dem Finger doppelt tippen. Dann sollte es Aufnahme. Eigentlich, ja, eben aufgezeichnet sein. So, also ich zeige es gerade nochmal. Ich stehe auf der Record-Taste. Record-Taste. Doppeltipp. Record. Abbrechen. Taste. So, ich habe vorhin auf die falsche Schaltfläche gedrückt, deshalb. Jetzt habe ich eine Vibration gespürt. Jetzt zeichnet das hier auf. Und ich tippe mal mitten ins Display. Hier ist ein Schalter, der nennt sich. Stop Recording Button Regular. Den müssen wir anklicken, doppelt. Taste. Audition button regular. Und jetzt können wir noch auf Abbrechen oder Sichern. Sichern. Ich gehe mal auf Sichern. So. Und die Aufnahme ist gesichert. 19.05.2017 20-56-39 19.05.22 0, 20, Wiedergabe, Taste. Wenn wir jetzt auf Wiedergabe klicken. Wiedergabe. Fertig. Ich habe vorhin auf die falsche Schalte gedrückt, deshalb. Jetzt habe ich eine Vibration gespürt, jetzt zeichnet das hier auf. Und ich tippe mal mitten ins Display. Ja, ist sehr leise. Hier ist ein Schalter. Stop Recording Button Regular. 0, 3, fertig. Taste, fertig. Ich gehe mal auf fertig. Audio, zurück Taste. Aufnahme. Ich nehme einfach nochmal was auf. So, das ist jetzt mal ein Test. Jetzt spreche ich mal direkt ins Mikrofon. Und das war's auch schon. 0, 7. Stop Recording Button Regular. Play Audition Button Regular. So, gehe ich auf Sichern. Sichern. Taste. 7. Zurück Taste. Aufnahme. Gehen wir mal in List, damit Taste. Ihr das mal seht, wie das aussieht oder hört, besser gesagt, wenn da was drin ist. List. Apple Watch. Zurück Taste. 19.05.2017-22-58-01. Das ist die Aufnahme von jetzt gerade. Doppeltipp. 19.05.02. Ja, jetzt sind wir hier. 19.19. Audio. Zurücktaste. 19.19.09. Wiedergabe. Taste. Wiedergabe. Playbutton Regular. Taste. So, das ist mal ein Test. Jetzt spreche ich mal direkt ins Mikrofon. Und das war's auch schon. 0702. Pause Button Re. Fertig. Fertig. Gehe ich auf fertig. 19. Audio. Zurück Taste. Apple Watch. Jetzt bin ich wieder in der Liste. Jetzt können wir mal hier durchgehen. 19.05.2017-22-58-01. 19.05.2017-22-58-09. 19.05.2017-22-56. Das ist die Aufnahme von vorhin. Ja, gehen wir mal wieder zurück. 22, 19. Apple Watch. Zurücktaste. Aufnahme. 6,72 GB frei. Und jetzt schauen wir uns ganz kurz natürlich auch die App auf dem iPhone an. Denn bei der Apple Watch ist das ja so, dass die App mit dem iPhone verbunden ist, weil das ja eine iPhone-App ist, die auch auf der Apple Watch eben mitläuft. Also nehme ich einfach mal das iPhone. Seite 3 von 3. ON. Lass mich schnell schauen, das habe ich hier mit reingepackt. Seite 4. Diktiergerät. Diktiergerät. Settings. Taste. Settings ist der erste Knopf. iPhone. Überschrift. Bearbeiten. Taste. Auswahl. Device. Taste. 1 von 6. iCloud. Taste. 2 von 6. Also ich wische einfach nach rechts. Reminders. Taste. 3 von 6. List. Taste. 4 von 6. Kalender. Taste. 5 von 6. Trash. Taste. 6 von 6. Null Aufnahme. Überschrift. Taste. Status. 0%. Diktiergerät. Pro. Hier ist dann Werbung, da das hier die kostenlose Version ist. Die kostenpflichtige kostet 5,49 €. Jetzt können wir auch mal hier mit dem iPhone was aufzeichnen. Anzeigen. Lager. Null. Lagerstopp. Lagerrekord. Taste. Also Large Record. Lagerrekord. Ja, das ist jetzt ein Test hier mit dem iPhone. Ich zeichne mal was auf. Ich finde es ja mit dem iPhone nicht so gut. Also ich würde das auch eher nur dafür benutzen, damit das auf der Apple Watch läuft. Und man dann eben das hier ans iPhone schickt, die Aufnahme. Und das zeige ich jetzt gleich, wie man diese Aufnahme hier auf der Apple Watch vom iPhone anhören kann, beziehungsweise anschauen kann in der Liste, indem wir dann wieder auf der Apple Watch aufs iPhone umschalten, in der Liste der Aufnahmen. Da war jetzt die Watch noch aktiv. Und dann zeige ich noch, wie man die Aufnahmen auf der Apple Watch ans iPhone schicken kann. Lagerstopp. So, Stopp. Lautstärke 69%. Die Aufnahme ist jetzt gespeichert, hat sich hier geöffnet. Small 5, Lageplay 5, Small Preview 0, 19.0, 0%, Close, Taste. Close. Settings. Ja, Taste. Und die Aufnahme haben wir hier auch 19.0, 1 Aufnahme 672 Kilobytes. Überschrift 19.05.2017-23-01-04-039-38-01-04-039-88 MP3 bis 672 Kilobytes. Ja, hier wird dann alles Aktionen angezeigt. Verfügbar. Die App nimmt übrigens in MP3 auf. Die Aktion, was hier gesagt wurde, dieses verfügbar, ist übrigens nicht barrierefrei. Wenn wir da jetzt diese Aufnahme löschen wollen, das zeige ich nachher gleich, jetzt schauen wir uns das erstmal auf der Apple Watch an. Also nehme ich wieder die Apple Watch, gehe hier in die App rein. 23 Uhr 26 Sekunden. Doc. Diktiergerät, Zoom. Diktiergerät, Zoom. Aufnahme. So. 6,1 iPhone 42. Taste. Diese Schaltfläche anwählen. So, warten, bis das iPhone... 6,1 GB. So. Watch 42. Rekord. List. List. List. iPhone. Zurücktaste. iPhone. Zurücktaste. 19. Und hier haben wir es jetzt. iPhone. 19.05.2017-23-01-04. Wenn ich das jetzt abspielen würde, würde das übrigens auf dem iPhone wiedergegeben werden. 19.23.1.039.0. Das funktioniert so. Einfach hier die Aufnahme anklicken. Mit einem Doppeltipp. 19.05.2017-23-01-0. Ja, und jetzt wird es vom iPhone wiedergegeben. 23.0.39.88. Jetzt kann ich es auch mit dem iPhone ausmachen. Und das Titelposition. Wie man diese Aufnahme 9 vorherige vom anhalten. iPhone an. Wiedergabe. Ja, ist aus. Gehen wir wieder rein in die App. iPhone. 19.05. iPhone. So funktioniert es also, um auf dem iPhone die Aufnahmen anzuschauen mit der Apple Watch. Jetzt gehen wir wieder in das Watch-Ding. Watch 42. Rekord. Taste. List. Gehen hier in die List. List. Apple Watch. 19. Wählen hier eine Aufnahme auf. Aus. 22. So, nehmen wir einfach mal diese hier. Audio. Zurücktaste. Und jetzt haben wir hier unten Schaltflächen. An iPhone senden. Taste. Ganz in der Mitte unten an iPhone senden. An iPhone senden. Taste. Doppeltipp. An iPhone senden. Senden. Ellipse. So. Taste. Senden. Löschen. Taste. An iPhone löschen. Und Taste. Wurde geschickt. Unbenennen. Taste. Wenn wir es löschen wollen, ist unten rechts. Löschen. Taste. Löschen. Machen wir mal. Löschen. Abbrechen. Taste. Löschen. Taste. Ja. Löschen ganz links. Zack. Und wir sind wieder in unserer Liste. Die Aufnahme habe ich ja an das iPhone geschickt. Das heißt, sie ist jetzt auf dem iPhone noch da, aber auf der Apple Watch gelöscht. Also gehe ich nochmal schnell ans iPhone. Position 0. Diktiergerät. Settings. Moment. Device. iCloud. Remit. iCloud. Device. Das hier muss ausgewählt sein. Device. iPhone. Auswahl. iCloud. Remit. List. Card. Trash. 19.2 Aufnahmen. 836 Kilobytes. Ja, jetzt haben wir zwei Aufnahmen. 19.05.2017-22-58-01-09-56-M4A164. Das haben wir vorher mit der Apple Watch aufgenommen. Ist übrigens M4A. Tipp ich Aktionen mal drauf. Auswahl. 19 Punkt. Lautstärke. Smart 5. Lageplay. 5. Lageplay. Abbrechen. Taste. So, das ist mal ein Test. Spreche ich mal direkt ins Mikrofon. Und das war's auch schon. Ja, die Qualität finde ich auf jeden Fall Lageplay. Cool. Gehen wir wieder auf das Close. 19.097 Close. Taste. Jetzt können wir natürlich auch Aktionen mit dieser Aufnahme machen, wie zum Beispiel löschen oder an eine andere App weitergeben. List, Kalend, Trash, Suchen, Suchfeld, 2 Aufnahmen, 8, 19. Dazu tippen wir auf die Aufnahme einfach doppelt. Auswahl, 19.05, Taste, 9, Taste, Tab, Status, Share, Edit, Taste. Oh, und hier kommt's. Share. Taste, Edit, Taste, Action, Taste, Trash Action, Taste. Wenn wir hier auf Trash Action klicken, wird's gelöscht. Bei Share können wir es teilen. Action, Edit, Share, Taste. Share. AirDrop. Sofortiges jo. Teilen mit Personen in der AirDrop App. Nachrichten, Mail, Taste. Ganz normaler Ziva. Dialog. Abbrechen, Taste ab. 0%. Wir können Close. Aber auch Action. Taste. Trash Action, Taste. Doppeltipp. Trash Action. Und die Aufnahme wurde gelöscht. Jetzt haben wir nur noch die da, die vorhin am iPhone erstellt wurde. Also wähle ich die mal aus. Und auch gelöscht. Ja, das war eigentlich auch alles, wie man mit der Apple Watch eben aufzeichnen kann. Und zwar in ziemlich guter Qualität, wie ich finde. Es funktioniert echt super. Man kann die Aufnahmen von der Apple Watch aus an das iPhone senden. Man kann die Aufnahmen vom iPhone mit der Apple Watch anschauen und fernsteuern. Und man kann sogar mit der Apple Watch tatsächlich eben die Aufnahmen, ja, habe ich schon gesagt, ans iPhone schicken. Naja, ist auf jeden Fall wirklich eine super App. Würde ich aber, wie gesagt, nur für die Apple Watch verwenden. Wenn ihr keine Apple Watch habt, erstens bringt euch der Tipp dann ja hier nichts. Und zweitens, ihr könnt ja die Sprachmemos dann auch mit dem iPhone aufzeichnen. Das soll es dann auch für heute schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, einen schönen Sonntag. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Tipp.